Einheit 2. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. Die Apotheke. Das Zentrum. Das Café. Das Stadion. Das Konservatorium. Das Theater. Die Metro. Das Hotel. Die Galerie. Das Rathaus. Der Bus. Der Park. Das Postamt. Das Museum. Das Taxi. Das Restaurant.